Corinne arbeitet im Bereich Strahlenschutz, Salim baut Armaturen, Hossein ist Mechaniker. Gemeinsam ist diesen jungen Franzosen der Stolz auf ihre Branche. Für die rühren sie die Werbetrommel beim Webdienst Le Nucléaire Recrute, auf Deutsch der Atomsektor stellt ein. Die Internetjobbörse wird betrieben vom ehemals staatlichen Stromproduzenten Électricité de France, kurz EDF. Die Atomkraft hat Zukunft. In diesem Sektor wird sich viel entwickeln. Ständig werden neue Normen eingeführt, neue Gesetze, neue Anforderungen. Da gibt es einiges zu tun. Und mir schwebt eine gute Karriere vor. Wir im Atomsektor kennen keine Krise. Wir haben dauernd Arbeit. Seit Jahresbeginn war ich schon in 5 Kernkraftwerken. Das zeigt doch, wie gut es dem Sektor geht. Ich habe nicht vor, den Job aufzugeben, außer ich gewinne im Lotto. Ich bin in den Atomsektor eingestiegen, weil ich die Vorurteile betreffs der Kernkraft überwinden wollte. Und neue Technologien wie der europäische Druckwasserreaktor dafür zu arbeiten, hat mich angezogen. Die Botschaften von Corinne, Hossein und Salim dürften auch bei der World Nuclear Exhibition verbreitet werden, bei der Weltatommesse, die an diesem Dienstag in Le Bourget eröffnet. In den Messehallen im nördlichen Vorort von Paris, in denen traditionell alle 2 Jahre die weltweit renommierte internationale Luft- und Raumfahrtmesse stattfindet. 3 Tage lang werden über 460 Aussteller aus 31 Ländern ihre Nukleartechnologien und Kompetenzen präsentieren. Eine Premiere, pünktlich zum Jubiläumsjahr, denn im März 1974 startete der damalige Premierminister Pierre Mesmer den nach ihm benannten Plan zum massiven Aufbau des Atomstromparks. Damit wurde die Politik des Tout Nucléaire eingeläutet. Heute gilt Électricité de France als der weltweit größte Kernkraftbetreiber. Die 58 Reaktoren im Land lieferten im vergangenen Jahr 73,3% der einheimischen Stromproduktion. Für die Weltatommesse zeichnet ein Verein verantwortlich, in dem sich kürzlich 300 im Atomexport tätige französische Industriebetriebe zusammengeschlossen haben. Angestoßen hatte dies vor über 3 Jahren der damalige konservative Staatspräsident Nicolas Sarkozy. Zwar hat am vergangenen Wochenende die Nationalversammlung in Paris im künftigen Energiewendegesetz den Anteil des Atomstroms an der gesamten Stromproduktion von 75% auf 50% bis 2025 gesenkt, aber keinesfalls einen Ausstieg aus der Kernkraft beschlossen. Von der Notwendigkeit des Branchenzusammenschlusses überzeugt ist auch die Société Française d'Énergie Nucléaire, kurz SFEN, die französische Atomenergiegesellschaft, eine Lobbygruppe. SFEN-Sprecherin Isabelle Jouette. Die Messe bietet Gelegenheit, eine Équipe de France des Atomsektors vorzustellen. Denn unsere Branche verfügt über ein komplettes Angebot. Es reicht vom Ingenieurwesen für den Anlagenbau über den Betrieb bis zum Rückbau stillgelegter Kernkrafteinrichtungen. Bei uns wird die Forschung hochgehalten und die ENDRA kümmert sich um die Entsorgung der atomaren Abfälle. In den vergangenen 50 Jahren hat Frankreich somit eine komplette Branche aufgebaut. Doch bislang verfügt sie, vielleicht nicht ausreichend, über das Image, das sie wohl verdient. Das einer starken und soliden Industrie. Eine Imageverbesserung auch für das eigene Land. Denn die Ankündigung des sozialistischen Staatspräsidenten François Hollande, kurz nach Amtsantritt bis 2025 den Anteil der Kernkraft an der Stromproduktion von bislang 2/3 auf die Hälfte herunterzufahren, hat in der Branche für Verunsicherung gesorgt. Der Schulterschluss soll mehr Stärke bringen, den Sektor sichtbarer machen. Rund 2500 Betriebe sind im Atomsektor tätig. Laut der SFEN bietet er 220.000 Arbeitsplätze und steht somit auf Platz 3 der französischen Industriezweige nach den Sektoren Automobil und Luft- und Raumfahrt. Die Kernkraft hat Zukunft, lautet das Motto der Weltatommesse bei Paris. Wenngleich der unabhängige und atomkritische Energieexperte Michael Schneider in der aktuellen Ausgabe des World Nuclear Industry Status Report ein als Referenz geltender Bericht zur Lage der Atomindustrie weltweit festhält, dass der Anteil der Kernkraft an der weltweiten Stromproduktion 1996 noch 17,6% betrug, ein historischer Höchstwert, jedoch im vergangenen Jahr auf 10,8% gesunken ist. Davon scheinbar unberührt versteht sich die Atommesse auch als Appell an den potenziellen Nachwuchs, sagt Boris Ngoc von der SFEN. In der Atomindustrie werden bis 2020 insgesamt 110.000 neue Posten zu besetzen sein. 80% davon betreffen technische Berufe, die nicht atomspezifisch sind. Es ist wichtig, dies zu unterstreichen, weil es zeigt, wie sich die Spannungen auf unserem Arbeitsmarkt, die Konkurrenz mit der Automobil- und der Luft- und Raumfahrtindustrie noch verstärken werden. In den nächsten Jahren erreicht die Babyboom-Generation das Rentenalter. Der gehört jeder zweite Beschäftigte in der Kernkraftbranche an, sagt Thomas Oudré. Oudré leitet bei der Atomaufsichtsbehörde ASN die Abteilung Kernkraftwerke. Die Lage ist umso dringlicher, als wir uns in einer Phase befinden, wo einerseits massiv Personal in Rente gehen wird, während gleichzeitig voraussichtlich das Arbeitsvolumen signifikant ansteigen wird. Im Rahmen der nach dem GAU im japanischen Kernkraftwerk Fukushima beschlossenen Sicherheitsaufrüstung unseres Atomparks, im Rahmen der vom Betreiber ÖDF angestrebten Laufzeitverlängerung über 40 Jahre hinaus, fallen mehr Wartungen an. Es braucht neue Studien. Die Anlagen müssen modifiziert werden. Der Nachwuchs jedoch macht sich rar, nicht nur in Frankreich, weltweit. Schon im Jahr 2000 erschien bei der OECD ein Bericht, in dem die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vor künftigen drastischen Personalengpässen im Atomsektor warnte. Ein Alarmruf. Seither müht sich die Atomindustrie national und international um Abhilfe. Frankreich setzt dabei unter anderem auf neue Anreize für den potenziellen Nachwuchs. Soll heißen, auf den neuen im Bau befindlichen Reaktortyp EPR. Dazu heißt es im aktuellen World Nuclear Industry Status Report, dass die Regierung und der staatlich kontrollierte Betreiber EDF vereinbarten, eine neue Anlage zu erbauen, gründet nicht auf einem Mangel an Stromkapazität, sondern darauf, dass die Atomindustrie sich dem ernsten Problem stellen muss, nukleares Wissen und Kompetenzen zu erhalten. Vor 4 Jahren wurde das Internationale Institut für Atomenergie nahe Paris aus der Taufe gehoben. Es soll ausländischen Studenten eine Ausbildung im Nuklearsektor in Frankreich erleichtern. Bei seinem ersten nationalen Tag für die Ausbildung im September 2012 brachte das Institut französische Akteure zusammen. Unter ihnen war auch Corinne Kibel, zuständig für die Personalverwaltung bei ONE Technologie. Das Unternehmen vermittelt Techniker für den Einsatz in Atomanlagen. Wir setzen sehr auf Partnerschaften. Derzeit arbeiten wir mit 10 Schulen zusammen, Ingenieurs- sowie Berufsschulen. Wir sind an der Erstellung der Unterrichtsprogramme beteiligt. Da bringen wir unseren speziellen beruflichen Bedarf ein. Ebenso geben unsere Experten Kurse. Der direkte Zugang zu den Schulen ermöglicht es uns, die geeignetsten Schüler auszusuchen, die wir dann später rekrutieren und gezielt anlernen. Zudem können wir in den Schulen über die Atomindustrie aufklären und über deren Zukunftschancen. Das ist auch für junge Mädchen interessant, denn wir müssen unseren Rekrutierungspool erweitern. Nicht, weil wir Feministen wären, sondern einfach, weil es an Nachwuchs mangelt. Solche Partnerschaften mit dem nationalen Erziehungswesen sind mittlerweile Alltag. An einigen Hochschulen im Land wurden neue Lehrgänge für Atomingenieure eingerichtet. Die Lehrstühle werden getragen vom Stromgiganten ÖDF und von Areva, dem weltweit größten Atomkonzern. Und der betreibt auch in Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Institut für Technologie auf dessen Campus die Areva Nuclear Professional School. Deren Geschäftsleiter ist Andreas Klaas. Also die Areva Nuclear Professional School, die wurde 2009 gegründet, in der Zeit, als eine nukleare Renaissance eigentlich angedacht war, auch für Deutschland. Und es sollte dann im Wesentlichen erreicht werden, dass Nachwuchswissenschaftler und Quereinsteiger, die aus anderen Bereichen der Energietechnik kommen, in der Kerntechnik das Grundlagenwissen hier erlernen können. Maximal 100 Studenten jährlich zählt die Atomhochschule. Doch mittlerweile wird der Unterricht mehr und mehr auf Englisch gehalten, um Interessenten aus dem Ausland anzulocken. Mancher Kurs ist gerade mal zur Hälfte belegt. Die allerersten Absolventen, Doktoranden, fanden unmittelbar einen gut bezahlten Einstieg in die Atombranche im In- und Ausland, sagt Andreas Klaas. Jetzt hat sich sozusagen ein Wandel eingestellt, nachdem die Branche in Deutschland zumindest nicht mehr in dieser Form am Wachsen ist. Müssen sie praktisch jetzt viel breiter suchen und gehen dann häufig auch in andere Bereiche rein. Also es kann auch mal bis zur Windenergie gehen, also ganz, ganz andere Gebiete. In Frankreich hingegen sind wohl zusätzliche Anstrengungen nötig, um den Generationswechsel in der Kernkraftbranche sicherzustellen, wie der unabhängige World Nuclear Industry Status Report schon in seiner Ausgabe 2009 festhält. Derzeit sind höchstens 300 Atomstudienabsolventen verfügbar für die 1200 bis 1500 offenen Posten. Isabelle Jouet von der Atomenergiegesellschaft SVEN beklagt auch den Mangel in anderen Berufssparten. Wir haben im Atomsektor tatsächlich Rekrutierungsprobleme bei den technischen Berufen. Schweißer beispielsweise sind heute in Frankreich nicht einfach zu finden. Das liegt an der Ausbildung. Und leider muss ich sagen, heutzutage drängen die Eltern ihre Kinder in nicht-technische Ausbildungen. Seit geraumer Zeit versucht der Staat, das Problem zu lösen. Aber wir sind in Frankreich längst nicht so weit mit der Lehrlingsausbildung in technischen Berufen wie in Deutschland. Nicolas Thomas ist seit 7 Jahren bei der Armaturenwartung in Kernkraftwerken tätig. Seit das Arbeitsamt ihm, damals ohne Job, eine entsprechende Umschulung anbot. Ein ziemlich alltäglicher Einstiegsweg. Am raren Nachwuchs in seiner Branche sei nicht nur, wie die SVEN behauptet, der allgemeine Handwerkermangel schuld, sagt Nicolas Thomas. Die Atomindustrie findet nicht unbedingt bei jedem Anklang. Die Atomkraft wirkt für viele immer noch furchteinflößend. Wenn ich mich mit den Leuten um mich herum unterhalte, sagen sie mir, das ist ja alles ganz nett, aber die Atomkraft ist doch gefährlich. Hinzu kommt, die alltäglichen Arbeitsbedingungen sind, über eventuelle Strahlengefahren hinaus, sehr speziell, weiß Bruno Cornet aus Erfahrung. Wie Nicolas Thomas gehört er zu SPI Nucléaire, einer der großen Wartungsunternehmen des Atomparks. Und beide Arbeiter sind beim Allgemeinen Gewerkschaftsbund CGT aktiv. Bei uns ist es nicht unüblich, dass ein Arbeiter 200 Tage im Jahr fern von seiner Familie im Einsatz ist. Das engt das Leben ziemlich ein. Manch Junger ist bereit, für einen Job ein solches Nomadenleben eine Zeit lang auf sich zu nehmen, Opfer zu bringen. Aber nach einigen Jahren haben viele dann die Nase voll und möchten sesshaft werden. Sobald sich eine Gelegenheit bietet, zu Hause zu arbeiten, greifen sie zu. Wären bei uns die Löhne wirklich attraktiver, die Sozialleistungen besser, dann hätten wir vielleicht nicht einen solchen Turnover in unserem Industriezweig, der wirklich sehr eigen ist. In ganzseitigen Zeitungsanzeigen preist EDF, Électricité de France, Berufseinsteigern und Jobsuchenden eine aussichtsreiche Zukunft in seinen Reihen an. Wahlweise mit dem Foto eines modernen Staudamms oder auch der Hightech-Steuerzentrale eines Atomkraftwerks. 6.000 Personen habe ÖDF im vergangenen Jahr eingestellt, ähnlich viele dieses Jahr, verkündet der Stromgigant. Leider jedoch war er nicht bereit, seine Rekrutierungspolitik für den Deutschlandfunk zu detaillieren. Schriftliche Interviewanfragen blieben unbeantwortet, genauso wie bei Areva. Nicht jeder der 6.000 neuen Posten wurde mit einem Branchenneuling besetzt, sagt Nicolas Thomas. Der Gewerkschafter bezieht sich auf Interna seiner Firma SPI Nucléaire. ÖDF wirbt den Partnerfirmen, die in den Atomkraftwerken tätig sind, Personal ab. Und zwar die Leute mit der größten Erfahrung. Mir kommt es ganz klar so vor, als wolle ÖDF damit die Kenntnisse zu Anlagenbetrieb und Wartung zurückholen, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren verloren hat. Weil die Babyboom-Generation in Rente geht und es nicht rechtzeitig gelungen ist, das Wissen an den eigenen Nachwuchs weiterzugeben. An die 5 Jahre muss laut Nicolas Thomas ein Atomarbeiter angelernt werden, bis er für den selbstständigen Einsatz in der sogenannten kontrollierten Zone, dem Bereich mit radioaktiver Belastung, fit ist. ein hoher Aufwand für den Arbeitgeber. In unserem Sektor gibt es 4-5 große Unternehmen und die kloppen sich alle gegenseitig um die qualifizierten Arbeitskräfte. Wenn ich will, kann ich heute sofort zu einer anderen Firma wechseln und ein paar Euro Lohn mehr rausschlagen. Die Auftragsbücher von SPIE Nucléaire, berichtet Nicolas Thomas, seien heute schon voll bis ins Jahr 2025. Kein Wunder also, dass die Firma, deren Mutterunternehmen dieser Tage den Börsengang wagt, einiges tut, um sein Personal zu halten und aufzustocken, meint Bruno Cornet. Vor geraumer Zeit hat auch meine Firma jedem Angestellten, der einen qualifizierten Kollegen anderswo abwerben konnte, eine Prämie gezahlt. Das ist heute noch so. Von ein paar Euro mehr Lohn oder eventuell einer Prämie mag sich Christophe Noir nicht in die Atombranche locken lassen. Der Mitdreißiger arbeitet als Rohrleger in Nordfrankreich in der Schwerölindustrie. Aus gesundheitlichen Gründen will er den Job wechseln. Seine Firma würde ihn gerne auf einen neuen Posten setzen, im Atomsektor, berichtet Christophe Noir. Man sagte mir, im Atomkraftwerk müsse man nicht viel arbeiten. Dort sei es so sauber, dass man vom Boden essen könne. Von den Risiken der Atomkraft hingegen war nicht die Rede. Allerdings war ich auch wegen meiner Gesundheit nicht besonders interessiert an dem Job. Deshalb haben sie mich dann in Ruhe gelassen. Aber bei der nächstbesten Gelegenheit werden sie es wohl wieder versuchen. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent toujours me faire des propositions pour aller dans le nucléaire. Noir kennt mehrere Kollegen, die die Firma ebenso zum Wechsel in den Nuklearsektor überzeugen wollte. Selten mit Erfolg. Dass die Atombranche einen dauerhaften Arbeitsplatz verspricht, ist Noir egal. Seit 15 Jahren arbeite ich nun in der Schwerölbranche. Dabei habe ich schon viele Giftstoffe eingeatmet. Ich glaube, das reicht. Da muss ich nicht in den Atomsektor überwechseln, um mir noch andere Krankheiten einzufangen. Vor allem radioaktive Strahlung, die ist unsichtbar, auch wenn sie sich messen lässt. Um über ausreichendes Personal für die Wartung seiner Atomanlagen zu verfügen, setzt Électricité de France zunehmend auf eine neue Politik, sagt Gewerkschafter Bruno Cornet. Le donneur d'ordre aujourd'hui, effectivement, Unser Auftraggeber ÖDF erlässt für seine Anlagen neue Bestimmungen. Manche Bereiche in den Kernkraftwerken werden deklassifiziert. Pour essayer de déclasser certaines parties de centrale. Bislang gilt das gesamte Gelände eines Kernkraftwerks als Sicherheitszone. Arbeiten darf hier nur, wer spezielle Sicherheitsausbildungen absolvierte. Doch mit der Deklassifizierung nimmt nun ÖDF gewisse Orte aus der offiziellen Sicherheitszone heraus, sagt Bruno Cornet. Dort werden dann ausländische Arbeitskräfte eingesetzt. Das Ziel ist klar, man will Kosten sparen. Man weiß ja, dass Arbeiter aus Portugal, Polen, aus der Tschechischen Republik oder der Slowakei, die in Frankreich tätig sind, billiger abgespeist werden und sozial schlechter gestellt sind als einheimische Kräfte. Da wird Sozialdumping betrieben. Deshalb deklassifiziert ÖDF gewisse Anlagenbereiche. All das dürfte bei der an diesem Dienstag in Le Bourget beginnenden Weltatommesse nicht zur Sprache kommen. Dort geht es um ein positives Zukunftsbild.